Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot Snowden. The Toffer-Offer. In dem neuen Film von Oliver Stone geht es um den titelgebenden Edward Snowden und ja, seine Arbeit bei der NSA und der CIA und letztlich seine Aktivitäten als Whistleblower, wie er ja ganz groß in die Medien gekommen ist und viele, viele Dinge veröffentlicht hat, die aufgedeckt haben, wie ja, breit die Überwachung der CIA ging und der NSA oder auch geht, besser gesagt, das ist nicht abgeschaltet oder irgendwas in der Art. Aber eben darum geht es, wie er das offengelegt hat, dass ja weltweit Leute ausspioniert wurden, völlig ohne Grund und Annahme zum Großteil, sondern einfach ja, wahllos wurden Dinge angezapft. Es war alles nicht in der Form in Ordnung oder genehmigt in irgendeiner Form. Und ja, genau, darum geht es im Grunde. Es geht auch vor allem um die Person von Edward Snowden, um sein Leben auch. Wie war die Arbeit dort bei der CIA, NSA, mit was für Leuten hat er zu tun gehabt? Wie hat das Ganze sein Privatleben auch beeinträchtigt und auch seine Person selbst? Wer sich mit dem Fall ein bisschen beschäftigt hat, also nicht mal ausgiebig, aber wer so ja, die letzten Jahre hier und da mal ein bisschen Nachrichten geguckt hat, Zeitung gelesen hat etc., der weiß natürlich, worum es geht. Der kennt auch das meiste, was in diesem Film vorkommt. Also es werden ja nicht, zum Großteil nicht völlig neue Erkenntnisse geliefert für Leute, die halbwegs politisch interessiert sind. Und ich meine wirklich nur halbwegs. Weil ich bin jetzt auch kein wirklich religiöser Leser aller Artikel in Zeitungen und aller großen Sachen, aber die Sache rund um Snowden hat man mitbekommen. Und wenn man da eben nicht komplett die Augen verschlossen hat, dann weiß man eh, was hier los ist. Aber nichtsdestotrotz hat mich dieser Film sehr interessiert, was vor allem auch liegt an den Leuten, die hier beteiligt sind. Also hinter der Kamera finden wir Oliver Stone. Das ist ein sehr namhafter Regisseur, der ja da vor einiger Zeit, also was vor einiger Zeit ja vor ja, mehreren Jahrzehnten jetzt schon, muss man sagen, ja, für sehr starke, große Werke verantwortlich war, die rundum gefeiert wurden von Publikum als auch von Kritikern. Also zum Beispiel Platoon ist ein absoluter Klassiker, den ich auch in meiner Sammlung habe, weil das einfach ein ganz, ganz, einer der Parade-Antikriegsfilme ist. Im Vietnamkrieg damals spielt das Ganze. Neben dem hat er auch JFK gemacht, einen Film über John F. Kennedy und ja, um dessen ganze Geschichte und um die Ermordung dessen, des Präsidenten. Und all solche Werke, er hat auch dann später, in späteren Jahren hat er dann Dinge gemacht wie Alexander, eben ein Film, der auch einfach um Alexander den Großen ging. Man merkt schon, die Titel sind meistens sehr klar und sagen einem, worum es bei Oliver Stone Filmen geht. Aber eben gerade mit Filmen wie Alexander oder noch jüngeren Werken wie Savages, ja, war das auch wieder einer dieser, sag ich mal, Altmeister, denen ja in gewisser Weise nachgesagt wurde, dass sie ein bisschen so ihre Power verloren haben und ihr Potenzial, guten Stoff zu erkennen und den auch gut umzusetzen. Das wurde ihm hier ja unterstellt. Auch von meiner Seite, also ich habe Savages zum Beispiel gesehen und war absolut enttäuscht. Das war kein guter Film und auch überhaupt nicht seiner Klasse würdig, sage ich mal. Aber generell ist Oliver Stone trotzdem ein Filmemacher, das, also wenn der was rausbringt, dann bin ich trotzdem erstmal ganz Ohr und gucke mal, was das so ist. Und wenn es thematisch mich halbwegs interessiert, bin ich auch immer offen dafür, da reinzugehen. Und in dem Fall war das absolut der Fall. Also Snowden ist einfach eine sehr interessante Persönlichkeit. Das ist ein sehr interessanter Fall, der hier behandelt wird. Kann auch hier an dieser Stelle schon mal nahelegen, alle denen, die dieser Film dann gefallen hat oder die an sich das Thema sich mir näher angucken wollen, auch unabhängig von diesem Film hier, dem kann ich die Dokumentation Citizen 4 sehr ans Herz legen. Das ist ja das Material aus erster Hand. Also für kurze Erklärung, also Edward Snowden hat ja, als er das Ganze geleakt hat, seine ganzen Dokumente, die diese Massenüberwachung belegen, hat er sich nach Tokio begeben und hat sich dort in einem Hotel versteckt und hat dann Kontakt zu Reportern aufgenommen von zwei größeren Tageszeitungen. Und hat mit denen eben dort Interviews geführt und ihnen diese Dokumente gegeben und das alles erklärt. Und das wurde alles gefilmt damals von einem dieser Leute. Und diese Aufnahmen bilden den Großteil dieser Citizen 4-Dokumentation. Und da kann man im Grunde das aus erster Hand nochmal sehen, worauf dann dieser Film, jetzt dieser Spielfilm, aufbaut. Also, wie gesagt, so viel dazu, auch so viel dazu zu dem Mann hinter der Kamera, der das Ganze inszeniert. Vor der Kamera haben wir absolute Starbesetzung, querbeet. Nicht alles, die kompletten A-Lister in Hollywood, aber auf jeden Fall bekannte und gute Schauspieler. Vorneweg natürlich Joseph Gordon-Levitt, der als Snowden hier brilliert, muss ich wirklich sagen. Ich finde ihn sehr gut in diesem Film. Ich habe die deutsche Synchronisation gesehen, muss ich dazu sagen, aber ich habe schon im Trailer gemerkt, den ich auf Englisch gesehen hatte, dass er absolut die Stimme sogar nachmacht von Snowden und dass es auch glaubhaft klingt und nicht, ja, nicht erzwungen. Und auch so, finde ich, ist hier gut besetzt worden. Einige Leute hatten vielleicht vorab angemerkt, dass Joseph Gordon-Levitt nicht genauso aussieht wie Snowden. An dieser Frage muss ich einfach schon bemängeln, dass wie oft ist das schon der Fall, dass Leute, die historische Figuren darstellen oder ja, reale Persönlichkeiten, wie oft ist das schon der Fall, dass die dem wie ein Ei dem anderen gleichen? Das war bei Steve Jobs nicht der Fall und hat mich nicht gestört. Das ist auch nicht der Fall, wenn man hier die Filme von Oliver Stone zum Teil nimmt, dass die also der macht oft Filme über Persönlichkeiten des Zeitgeists, ob das zum Beispiel W war. Josh Brolin sieht auch nicht aus wie George W. Bush. Das ist völlig unerheblich. Solange man versucht, halbwegs dran zu bleiben von der Statur oder von der Gestik, wie ein Mensch wirkt, solange passt das sowieso. Und deswegen finde ich, hat man hier sogar die bestmögliche Wahl getroffen. Sie nähern Joseph Gordon-Levitt auch optisch Edward Snowden sehr an. Das funktioniert auch sehr gut, meiner Meinung nach. Also für mich geht vor allem dann in Verbindung mit seinem Schauspiel er voll in diese Rolle über. Es ist wirklich diese Figur. Es ist für mich nicht mehr wirklich Joseph Gordon-Levitt, der da durch die Gegend läuft. Und durch die Art, wie sie es drehen und filmen und aus welchen Perspektiven sie ihn zum Teil rannehmen, gibt es immer so Momente, wo man für einen kurzen Moment nicht weiß, ist es jetzt eine Archivaufnahme, die den echten Snowden zeigt oder ihn. Ging mir zumindest selber schon so. Also gut besetzt hier in der Hauptrolle und auch in den Nebenrollen absolut. Das kann man einfach auflisten, da braucht man gar nicht größer drauf eingehen. Also Zachary Quinto, der neue Spock aus den Star Trek-Filmen, spielt mit Tom Wilkinson, Melissa Leo, Timothy Olyphant, ein Schauspieler, den ich nicht so oft sehe, leider, den ich aber sehr, sehr gern mag. Ich finde ihn einfach sehr sympathisch in Interviews. Ist einfach ein netter Kerl und ich finde, der kriegt leider viel zu wenige Rollen in guten Filmen. Und Gott sei Dank ist er hier in einer kleinen Rolle zu sehen. Ja, genau, was haben wir denn noch? Shailene Woodley, natürlich, habe ich fast vergessen. Shailene Woodley spielt die Freundin von Edward Snowden in diesem Film. Seine Lebenspartnerin zu der Zeit. Und in einer kleinen Rolle auch noch Nicolas Cage. Und das möchte ich hier herausheben, denn Nicolas Cage ist so ein Schauspieler, den sieht man andauernd leider momentan oder die letzten Jahre, weil er macht sehr, sehr viel Schrott. Er hat sich stark verschuldet in seinem Privatleben, soweit ich weiß, und muss deswegen jeden Dreck machen, der geht. Und er ist doch auch generell, auch bevor er sich verschuldet hatte, nie ein Mensch gewesen, sage ich mal, der sich zu schade ist für manch bescheuerten Film. Und dementsprechend. Eben, Nicolas Cage ist aber meiner Meinung nach ein guter Schauspieler. Wenn er richtig besetzt wird und die richtige Rolle kriegt, ist er ein großartiger Schauspieler, finde ich sogar. Es gibt Darbietungen, wo ich ihn absolut grandios finde. Aber eben, in den letzten Jahren war immer nur Schrott von Nicolas Cage zu sehen, weil er scheinbar das Geld braucht und ihm das wahrscheinlich einfach egal ist, was er macht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Oliver Stone hier einen Platz für ihn gefunden hat, in der Mitte dieser anderen Schauspieler. Es ist eine kleine Rolle nur, aber es ist ein bisschen eine Rückkehr zur alten Form und beweist mir, dass Nicolas Cage es immer noch kann, wenn er möchte. Er kann immer noch schauspielern und dementsprechend wollte ich das hier schon erwähnen, dass er hier auch mit von der Partie ist. Ansonsten fallen mir jetzt auch gerade von den Hauptdarstellern und von den Nebendarstellern gar nicht mehr Leute ein, aber das reicht auch. Das ist, also hier gibt sich einer die Klinke in die Hand mit dem anderen und es sind alles gute Darsteller, alles gute Darbietungen auch von diesen Darstellern. Eben vorneweg auf jeden Fall Joseph Gordon-Levitt finde ich sehr, sehr gut in der Rolle. Er hat das sehr überzeugend gespielt. Mit dem, was ihm gegeben war für diese Figur, um sie selber zu formen. Nachdem das ja eine Figur ist, die wir alle sehr aktiv in den Medien, in Interviews verfolgen konnten, musste er natürlich auch, ist es immer schwer, glaube ich, eine Figur so ganz sich selber anzueignen und ganz die Figur zu übernehmen, wenn wir alle so ein bisschen schon ein Bild von jemandem bekommen haben. Aber ich finde, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ist auch mit einer der größten Pluspunkte dieses Films, dass Joseph Gordon-Levitt das gut gespielt hat. Zum Film ansonsten noch, also. Er ist relativ lang, dieser Film. Also ich gucke nochmal nach, dass ich jetzt nichts Falsches sage. 2 Stunden und 14 Minuten, das ist für nicht immer für jeden Film lang. Es gibt Filme, da passt das absolut. Dieser Film hat schon seine Längen, muss ich sagen. Also er hätte, ich weiß nicht, warum er so lang ist. Also 2 Stunden hätten es locker getan, vielleicht sogar auch noch weniger. Denn das Problem an diesem Film ist ein bisschen, dass diese Story Sie ist unglaublich interessant und sie ist eine aktuelle Story und es ist wichtig, dass dieses Thema auch aufgegriffen wird. Also das finde ich super. Der Film hat mich auch wieder ein bisschen paranoider gemacht in der Art, wie er diese ganze Thematik aufgegriffen hat. Aber ja, manche Stories eignen sich meiner Meinung nach nicht ganz so gut für einen Film, weil ein Film hat meistens eine dramaturgische Kurve und es wird spannender und es gibt einen Höhepunkt und dann flaut das Ganze wieder ab. Das Problem ist einfach auch irgendwie, dass die Geschichte von Edward Snowden in dem Sinne nicht so richtig zu Ende erzählt ist. Ich denke auch sicher, dass es irgendwann mal in mehreren Jahrzehnten, irgendwann wird es nochmal einen Film geben, der vielleicht die Sachen aus anderen Blickwinkeln beleuchten kann, wenn wir mehr wissen und auch mehr wissen, was letzten Endes alles dabei rausgekommen ist. Diese Geschichte ist einfach zu neu, um sie in ihrem vollen Umfang und ihrem vollen Ausmaße zu erfassen, weil sie einfach dieses Ausmaß noch nicht mal eingetreten ist. Also es war ein großer Skandal und es war eine große Medienattraktion, aber was da wirklich so bei rausgekommen ist, ist einfach immer noch, ja, ist so in der Mache, würde ich sagen. Und der Film an sich eignet sich halt auch nicht, also der Stoff an sich, finde ich, eignet sich nicht so perfekt für den Film, weil es auch nicht so diesen, ja, so diesen klaren, eben dramaturgischen Strang geht, den man da leicht rausziehen kann. Also der Film spielt über 10 Jahre oder 11 Jahre, keine Ahnung, so in dem Dreh. Und das ist eine lange Zeit und dafür, dass es eine lange Zeit ist, gibt es gar nicht so viele Inhalte eigentlich. Nicht, dass der Film langweilig gewesen wäre, aber er hat dann seine Längen. Es gibt dann einfach Stellen, die, ja, ein bisschen, wo die Story ein bisschen einschläft fast schon und nicht wirklich was vorangetrieben wird. Und ja, deswegen, also ich hätte auf jeden Fall, das ist ein klarer Kritikpunkt von mir, ein bisschen kürzer hätte dieser Film auf jeden Fall sein sollen. Natürlich reißen es die Schauspieler raus, die sind sehr gut in dem Film. Also an sich mit der Darbietung, die Joseph Gordon-Levitt hier abgibt, hätte ich mir auch einen 3-Stunden-Film angucken können. Rein von dem Plot, den seine Figur umgibt, ist nicht wirklich genug dafür, diese 2 Stunden, 14 Minuten. Ja, ansonsten von der Machart ist der Film natürlich absolut professionell. Ja, es ist eine Mischung auch aus Archivaufnahmen da mit drin. Das ist Oliver Stone. Ist man gewöhnt auch ein bisschen von Oliver Stone. Das macht er immer so, damit seine Filme mehr Realismus bekommen. Das ist auch in dem Fall wieder so. Dadurch ist das immer alles sehr an unsere echte Welt gebunden. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, ist er in gewisser Weise auf jeden Fall wieder zurück zu alten Wurzeln, auch von der Qualität her. Nachdem Savages, einer seiner letzten Filme, wirklich schlecht war, hat er jetzt schon ein bisschen wieder die Kurve gekriegt und ein brandheißes, aktuelles und gutes Thema, also was gutes Thema, ein interessantes Thema, auch relativ gut umgesetzt, eben mit gewissen Längen. Also es eignet sich nicht ganz, also ich bin sogar der Meinung, dass es ein 1,5 Stunden Film hier gereicht hätte. Aber vielleicht hätte man dann nicht so ganz viel Zeit mit den Charakteren verbringen können. Was natürlich einem, das ist auch ein bisschen der Auftrag, glaube ich, dieses Films, die Figur des Edward Snowden menschlicher zu machen und einem auch ein bisschen mehr Einblick zu gewähren, was das für ein Mensch ist. Gerade für die Amerikaner vielleicht auch, wo es viele Leute vielleicht gibt, die denken, keine Ahnung, Landesverräter oder sonst was in der Art, dass dieser Mann das sein soll. Und ich glaube, das war auch in gewisser Weise Oliver Stones Idee dahinter, diesen Menschen näher zu bringen und seine Beweggründe verständlich zu machen. Und das gelingt auch absolut. Also das, glaube ich, kann keiner abstreiten nach dem Film, dass für ihn das alles völlig befremdlich und bescheuert ist, was der Kerl gemacht hat. Und in der Hinsicht ist der Film auch erfolgreich gelungen. Aber wie gesagt, gewisse Längen sind drin. Und so viel mehr kann ich gar nicht zu dem Film sagen, zu Snowden. Also wie gesagt, ist von mir schon eine Empfehlung für Leute, die vor allem sich mit dem Thema noch nicht so viel beschäftigt haben. Guckt euch den Film an. Das ist ein wichtiges Thema und es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Und ja, genau. Ansonsten, wer jetzt wirklich gar keinen Bock auf Kino hat, guckt euch zumindest die Doku Citizen 4 an, sagen wir es mal so. Also es ist ein Thema, was wichtig ist und das sollte man sich mal zu Gemüte führen. Eben, ansonsten unterm Strich ein Film mit guten Darbietungen, also sogar sehr, sehr gut, was den Hauptdarsteller angeht. Und es ist ein solides Machwerk, es ist ein wichtiges Thema. Man muss halt damit klarkommen, dass gewisse Längen auf einen doch hier und da mal warten können. Aber ja, so viel zu Snowden und so viel auch zu diesem aktuellen Toferoffer-Podcast. Bis zum nächsten Mal. The Topher Offer.